pass auf. Wann ich während einem Picknick ein Tittpick von deiner depperten Bitch sich. Sorge nur, Alter, wie witzig, die sind noch ein bisschen mickrig. Es tut mir leid um Rap und ich wollte das zwar nicht erwähnen. Doch Hip-Hop ist seit der Doge, ein Goldkorn für Logopäden. Herzlich war's aber rat und berate, geh nicht mit der Zeit über tausend Rosen. Da schau her, ist auf einen Roden, schreibt der Wörr, Wahnsinn schaffen. Keiner kann mich stoppen, Alter, und das will auch keiner mehr. Na, ich hab wieder Maurice Jans, der Büderbuch-Karriere. Lass uns rappen oder zocken, weil der Arm ist manifat. Ich hab 30 M, mach Glaseln, doch in keines Marmelade. Wo du Spaß, ey Kommissar, ich hab das Tierchen am Schädel. Darum schau ich aus wie einer aus einer ungemütlichen Gegend. Aber der Kugelblitz ist fresher als die Fisch vom Fischers Fritz. Alle Karten sind am Tisch und das, was liegt, ist big to is. Also fick dich doch, du Bitch, weil's im Hip-Hop heute so ist. Bitte bring uns noch zwei Kegeln, das war fix eine gute Geschichte, Bruder. Das Land ist gespalten, die Szene kaputt, desinteressierte Gestalten. Kein Label, das boomt und die Legende von Crew. Sprichst du's aus, ja so erbebt die Erde. Es ist Wildwuchs und wir fördern Hip-Hop in ganz Österreich. Ganz egal, ob ihr gut oder böse seid. Egal, ob ihr rappt, hat der Fort gleich ihre Möse reißt. Oder schöne Lines oder tödliche Rhymes. Uns geht's dabei nur um Spirit und Message des Rappers. Also mach mit und nenne den Gegner den Fag, denn unendlich wacken. Wir werden im Battle, das kann ich versprechen, oder? Oder du bringst was über die Liebe, dass du sie nicht kennst oder sie weg ist. Da kannst du auch gerne mit mir drüber reden, dass sie den Scheiß Feeling ich kenne. Doch die Zeiten werden besser, man wird vernünftig. Dann schreibst du was Schönes und du fühlst dich endlich glücklich. Ob Sonnenbrille, Karohemd, Oldschool, Afro-Trap, Softie, harte Tracks, Dubstep, Chartetext. Sei einfach du selbst, das wollen wir sehen von dir. Bring die Gedanken aufs Blatt und dann explodier. Und dann zeig uns, wie du dich steigerst, wie du dir jeden in der Szene zum Feind machst. Scheiß halt auf die, Mann, das sind doch nur Neider. Die ticken halt rum, weil sie nicht die Lines haben. Wie du oder ich oder Freezy und Daddix und Ghost und Robbie. Ich höre die Texte von anderen im Radio und denk mir, ihr könnt ja nur labern. Ja, ja, mal cool Story. Ah, was hat diese Crew denn nicht? Es steht niemand über uns, wir haben Kugelblitz. Ja, und weil wir die Besten sind wie immer. Ich mein, wir haben Danix und der fickt auch Kinder. Musik immer Blut, Alkohol immer Blut, für mich wohl und so gut, dann ständig an Tour. Wildwuchs, die Gangbomb zu, hab zum Länge verloren, Grenzgänger an Tour. Text im Kopf, Text im Papier, Text am Handy und Text am PC, haben sie zu Auto, aber Fanstänger zu uns, jetzt genießen wir ein besseres Leben. Nächste Gig ist schon morgens an Tour, wo sie Opfer bereit. Hip-Hop muss es sein. Grüß dich wieder mal vorbei mit seinen Terminen, er hat hoffentlich Zeit, oft zu Scheiß. Wildwuchs, Soundscheiß auf Rockstars, wir sind Blockstars, wir sind Rapstars. Wir setzen Verträge auf, verwalten Millionen von Euros am Konto wie ein Banker. Bei Live-Shows wird der Club zerstört, so dass es die ganze Hut erhört. Kann doch schon passieren, dass immer wieder mal eine Waffe ins Spiel kommt und du hast einen Schuss gehört. Du schwebst die auf am Schlucklikör. Unser Körper ist eine Maschine, unverwüstlich. Mir kommen schon so Sex auf die Bühne und machen bei Hörloch, es genügt nicht. Wir stecken doch die Musik in deine Ohren, eine dritte Wolf und sind immer aus der Mock. Motherfucker, wir dann haben wir jetzt etwas, wir fuckert haben, wir berechnen alles, ihr uns verzauberhaft. Geburt unter der richtigen Gott, damit Gusch und zu Hause lassen wir ihn immer los, fesseln die Leute und akzeptierst den Erzug für Jungs an den Talk zu hören und du reichst. Haltet euch für klug, aber es wäre, wenn ihr meinen Rat annimmt, klüger. Es gibt für alles ein erstes Mal, es sagt schon euer Pfadfinderführer. Befriedigt jeden Konsument, bringt Songs im Trend. Mit Frauennamen eure Bronx benennt, keine Ahnung, was ihr sonst noch denkt. Bitte, bitte, was wollt ihr mir sagen? Red rum wie auf einer Comic-Con. Hip-Hop ist die Insel und ich bin einsam. Wie Robinson, bin das Hardcore-Sprachrohr. Jeder MC auf meine Arschrohr. Ich bin der Porsche und ihr fahrt nur mit dem Smart vor. Weil ihr niemals einen besseren MC als BC hattet. Bin ich so fingerlicking good wie ein KFC-Bucket. Drückt euch aus wie der letzte Rest, Blender mit. Legenden sterben, doch die Zeit der Besten zu Ende geht. Ihr redet viel vom Major Deal. Ich mit dem Rap, dem Mic, dem Beat, eurem Leben spiel. Ihr verschwindet vom Bildschirm wie dem Malaischen Air. Bin ich mit euch fertig, findet man euch auf keinen Seiten mehr. Ich gerate in Vergessenheit wie Menschen mit Alzheimer, so Zeit bringt den Shit halt keiner.